SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks. News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Cal Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Und aus Finnland, genauer gesagt, aus Helsinki, er nennt sich Jotro und 2018 ist bis jetzt sein erfolgreichste Jahr gewesen. Ah ja gut, er hat unter anderem auf seinem Haus ein Label von Juna Deep wirklich riesen Hits produziert, hat aber auch können, zum Beispiel beim Yoris Fawn auf Green Music seine Tracks releasen und jetzt, gerade so im Endspurt, Ende 2018 hat es also doch noch geklappt. Eigentlich ein Ritterschlag für jeden DJ und Produzent. Ein Release auf Bedrock, nämlich genau gesagt ein Remix für die legendäre Sam Barry und Luca Brancaccio für ihre neue Scheiben. Und ich stelle dir heute oben unter anderem hier in der Sendung vor. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Freitag oben, endlich Wochenende. Hurra, hurra, hurra. Und ich habe wieder natürlich fantastische Sounds, mal abgesehen vom Jotto, auch noch mitgenommen. Ich habe zum Beispiel was aus Weißrussland von Michael A. aus Berlin von Ben Böhm, der auch wirklich einen sagenhaften Remix gemacht hat. Und jetzt gerade anfangen möchte ich mit den Jungs von Mod ihr neues Release auf Kindisch Music, ein wirklich sagenhaftes Trance-House-Label. Hörst gerade jetzt, heisst du jetzt Rapture. Schön, reise mit. Viel Spaß. argentinischen Label von Hernán Cattaneo rausgekommen, so auf Sadbeat Music, Hiatus hat es geheißen. Und das hier, das kommt auch aus Argentinien, letzte Woche einer von meinen Essential Tunes, das ist die brandneue Scheibe von Juan de Meneses und heissen wird sie Life on the Moor. Thank you. Band, eine neue Scheibe, Father Ocean. Und es ist nicht irgendein Remix, es ist ein Ben Böhmer-Remix. Und genau der junge Herr aus Berlin, der rockt ja 2018 sondergleichen. Schon letzte Woche hat er wirklich viele geile Remix rausgegeben. Und auch hier wieder so unglaublich das Talent. Die Playlist findest du auf srf.ch/mentalx. Father Ocean, hear my song. You're the wave I was made from. Take me back to where we once began. Ocean Father, I was wrong. Years I followed just the sun. Now I see your darkness holds the key. I close my eyes and I begin to see. We'll be right back. Gut, Timid Boy, wieder einmal, wenn er nicht gerade knüppelharten Techno produziert, dann macht er mal Abstecher. Sie sind einen richtig oldschooligen Acid House Sound. Acid House, wirklich so eins von den Urgenres von der modernen elektronischen Tanzmusik, 1998 vor allem in England gefördert, in Manchester und aus dem Haus und aus vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel auch Deep Boy Techno, ist dann irgendwann das entstanden, was wir heute los haben. Einfach Techno, House oder irgendwas dazwischen. Das ist SRF Heroes, ich bin der Mensch X. Ich bin seit über 19 Jahren die Host des Elektronischen und naja, oh, da habe ich aber sehr, sehr viel traurige Mails bei euch gegen Kinder. Ja, aber irgendwann muss es ja zu Ende gehen und zwei, respektive drei Sendungen haben wir ja noch miteinander. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich kann nicht alle Mails feedback. Es ist einfach viel zu viel gewesen. Und euch erst gerade noch vor zwei Wochen in der Ferien in Asien gesehen. Dementsprechend ist einfach einiges liegen geblieben. Aber nicht ungelesen, ich weiß sehr zu schätzen. Danke. Woche hat das exklusiv und zum ersten Mal vorgestellt. Das ist der Rick Earth mit Spargrenz. Und drei Mixes gibt es. Der Originalmix, der Dansonic Mix und der Dansonic vs. Effect Remix oder umgekehrt. Und das ist der, der noch gefehlt hat. Ich habe gesagt, das Ding muss noch laufen. Wirklich drei Tracks. Heute übrigens, glaube ich, rausgekommen, wenn es mir recht ist, auf dem Zürcher-Label von Dansonic Artificial Acoustic oder so. Walks a night, walks a night, walks a night. Blast von In The Past oder einfach ein Shake Classic und was für einen. Und ich mag mich wirklich erinnern, als ob es gestern gesehen ist. Es ist eigentlich wirklich exakt 14 Jahre her. Da bin ich zu oben in Gier und sonst zu oben damals noch in einem Radiostudio Basel ins Studio gekommen, habe irgendwie mein Postfach gecheckt und damals irgendwie noch ganz, ganz viele Vinyl- und White Labels zugeschickt gekriegt. Und auf eins mache ich dann auf und da steht nichts anderes drauf als die Zahl 12. Und ich sage mir, ja gut, 12, was auch immer ein 12 ist, macht irgendwie Sinn, oder so. Und dann irgendwie lege ich die Noten drauf, lasse mir das mal durch und schon im ersten Moment gefunden, so, das ist ja wirklich ultimativ. Später habe ich dann auch noch das Bio in der Kabel entdeckt. Das ist natürlich von John Graham von Parks and Wilson, sprich von Tilt. Und das ist wirklich ein riesen Hit geworden. Monatelang habe ich das in der Sendung über den Radio gespielt. Das ist der Max Graham Remix von Tilt und 12. We'll be right back. Be free of guilt, free of doubts, and just free your soul. Your imagination is infinite, and your dreams are the compass. There's only one way to be. Thank you. this is John Digby. You're listening to Virus Radio. Mental X. Was für Sounds von dort kommen. Natürlich der bekannteste DJ von Argentinien, Buenos Aires, ist der Hermann Gattamio. Da gibt es aber auch noch ein Sound Exile, und zum Beispiel auch der Herr hier, der Lucas Rossi, hat mir gerade seine neue EP geschickt, A New Beginning heisst sie. Das ist der Titeltrack davon, wirklich unfassbar geil. absolut zum Monster aus dem Haus Camilo Sanclemente. Er kommt bekanntlich aus Kolumbien und gehört dazu zu den ganzen Trans Progressive House durchstartet, dass der Track hier dermassen kräftig ruft. Das hängt am Ivanji aus, das müssen wir überlegen, ist im St. Petersburg bezweckt. Naja, gut, irgendwo einfach im Russland. This is the moment, die Ivanji Remix im Original von Camilo Sanclemente. Hintergrundinfos zu der Show bekommst du auf srf.ch/mentlix. Wenn du jetzt gerade eingeschaltet hast, herzlich willkommen. Noch gute eineinhalb Stunden vor der heutigen Trip. Und die kannst du natürlich auch gerade nach der Sendung die heutige Show als Podcast downloaden. Du kannst auf srf.ch/mentlix oder auf iTunes, wenn du schon mich unterwegs. We'll be right back. Essential Tune. Finnland hat 2018 eigentlich alle Register gezogen und also sämtliches gerissen, was überhaupt gegangen ist. Drei oder vier EPs, unter anderem bin ich auch gefahren und natürlich auch auf Anshuna Deep, das erste Künstleralbum. Hyperfall, ein paar Remixes, unter anderem für Rides of Rufus, The Soul und so weiter. Und jetzt, wenn man denkt, das geht nicht mehr, jetzt kommt der dritte Schlag. Ein Release auf Bedrock, und zwar ein Remix, von angefragt worden ist. Und zwar von Egwit persönlich. Er ist ja ein ganz großer Supporter seit dem Anfang an von Jotto. Und dementsprechend hat man auch viel erwarten, was passiert, wenn Jotto die legendäre Art of Trance remixed. Art of Trance, mag ich erinnern, das ist eben Simon Barry, der in den 90er Jahren unter anderem das Techno-Trance-Goa-Label, nämlich Platypus, gegründet hat. Zusammen mit dem Luke Brown Culture hat eben der Simon Barry, aka The Art of Trance, eine neue Scheibe gemacht. Der Herd ist, das ist der Jotto Remix auf Bedrock. so ist das. Und zwar mit seiner neuen Scheibe angekommen. Ich glaube, der ist erst gerade mal kürzlich mal im Hive gesehen. Wirklich sehr jung und sehr talentiert. Muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Was läuft eigentlich partytechnisch das Wochenende so in der Schweiz? Also gut, im Hive haben wir zum Beispiel Eagles and Butterflies. Aus Los Angeles kommt der Typ, klingt musikalisch sehr technoid und ist im Moment gerade unter anderem auf Dynamik und auf Bedrock unter Vertrag. Was sonst noch so läuft, das erfährst du in 5 Minuten in der Club Selections, gerade nachdem Raphael Serrato mit Arkham. and the Butterflies. So nennt sich der Typ hier aus Los Angeles und der ist am Morgen so oben endlich wieder einmal in der Schweiz. Ich glaube, vor eineinhalb Jahren ist er schon mal da gewesen. Morgen so oben spielt er natürlich im Hive Club. Ives and Butterflies kennst du natürlich mit seinen Tracks unter anderem auf Bedrock Music oder auch auf dem Solomon Dynamic. Und ja, morgen jetzt aber unter Unterstützung unter anderem von Furcode und da kann ich einfach nicht mehr lesen, meine eigene Schrift. Aber wir haben natürlich auch noch den Supermarket und dort spielt morgen so über den Zürcher der Saab. Der ist schon ganz besonders erfolgreich, unter anderem in England mit seinen Releases auf dem Nick von Julius und Saved Music. Du kannst aber natürlich auch morgen so einen richtig harten Techno reinziehen. Gut, so hart ist der Techno von Adam Bayo nicht, aber auf jeden Fall im Extra Wimmer in Zürich spielt morgen so oben der Adam Bayo und er nimmt noch sein Leben Spärli mit und das wird in der Engberg. In Basel im Nordstern passiert morgen so oben ebenfalls etwas ganz Großartiges und zwar Melodic Techno aus Südfrankreich von Antro und Boracles. Hintergrundinfos zu dieser Show hier, die Playlist, die heutige Sendung und natürlich auch das ältere Sendungsarchiv zum Gratis-Download. Da findest du auf www.sr.ch/mentlix. Den Podcast bekommst du natürlich auch so ab der 11 auf iTunes. Check's aus! Zwei Brüder aus New York City sind das Anton, nennen sie sich, und das Stück heisst Brooklands. Oder sprich halt Paul van Dijk ist das mit seiner brandneuen Scheibe Time Traveler. Ist es ein bisschen eine Hommage an seine eigenen frühen Sachen, gerade so irgendwie das Album 45 RPM oder Seven Ways, wo unter anderem mit dem Johnny Klebeck produziert worden sind, haben ja genau diesen Touch gehabt. In den letzten Jahren ist es natürlich immer schneller und immer kommerzieller geworden. Umso mehr freut es mich, dass es wieder mal geschafft hat, hier in Playlisten mit wirklich mal brandneuen Track, wo einfach wirklich richtig gut und sehr deep ist. Paul van Dijk mit Time Traveler. We'll be right back. Show kannst du natürlich auch gratis downloaden. Gehst auf srf.ch/mentalx. Dort findest du noch eine gute Stunde Podcasts und ab dem Montag natürlich auch die Playlist in Text zum Nachlesen. Selbstverständlich bekommst du den iTunes-Podcast ebenfalls in guter Stunde bei iTunes aufmachen, oben rechts. Ich merke den Namen Netflix und schon kannst du mich noch abonnieren. Na ja, gut, abonnieren musst du nicht zwangsläufig für noch drei Wochen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du die Sendung abladest. So, wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Wenn du magst, ab der 7 bin ich live wieder hier im Studio. Hinter den Turntables im Studio am Moment. Ich schicke mein Mikrofon mit dir ins Wochenende zusammen. Und dann sage ich, komm, gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.